Das zweite Buch, erstes Kapitel. Ich habe ein neues Buch angefangen, damit ich Raum genug vor mir habe, die Natur der Verlegenheiten zu erklären, in welchem mein Onkel Toppi durch die vielen Gespräche und Fragen über die Belagerung von Namur, wo er seine Wunde bekam, verwickelt wurde. Ich muss den Leser erinnern, falls er die Geschichte der Kriege König Williams gelesen, dass einer der merkwürdigsten Angriffe während dieser Belagerung der war, den die Engländer und Holländer auf die Spitze der äußersten Grabenböschung taten, welche vor dem Nikolastore liegt und die große Schleuse einschließt, wobei die Engländer dem Geschütz vom Gegenwall fürchterlich bloßgestellt waren. Der Ausgang dieses hitzigen Angriffs war mit drei Worten der, dass die Holländer auf dem Gegenwall festen Fuß fassten und dass die Engländer, ungeachtet der Tapferkeit der französischen Offiziere, die auf dem Glacis mit dem Degen in der Faust ins Feuer gingen, sich des gedeckten Ganges vor dem St. Nikolaustore bemächtigten. Da dieses die vornehmste Attacke war, wovon mein Onkel Toppi Augenzeuge war, so war er umständlicher, wenn er davon erzählte, und die häufigen Verlegenheiten, worein er geriet, entstanden aus den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die er dabei fand, seine Erzählung deutlich vorzutragen. Aber die Wahrheit zu gestehen, musste entweder die Gesellschaft, die mein Vater meinem Onkel zuführte, sehr hellköpfig, oder mein Onkel Toppi in einer von seinen besten Erklärungsstunden sein. Sonst hielt es schwer, wenn er auch sein Bestes tat, seine Rede von allem Mangel an Deutlichkeit fernzuhalten. Was die Erzählung noch verworrener machte, war, dass in der Attacke der Grabenböschung vor dem St. Nikolaustore das Terrain mit einer solchen Menge von Gräben, Dämmen, Bächen, Wasserleitungen und Schleusen von allen Seiten kopiert war und er sich so jämmerlich darin verirrte und festzustecken kam, dass er sehr oft weder vor noch rückwärts konnte, um sein Leben zu retten und sich häufig genötigt sah, bloß deswegen die ganze Attacke aufzugeben. Diese verzweifelten Schlappen gingen meinem Onkel mehr im Kopf herum, als Sie vielleicht denken, und da ihm meines Vaters Gefälligkeit ohne Unterlass frische Freunde und frische Frager zuschleppte, so ward ihm dadurch eine saure Arbeit auferlegt. Philosophieren konnte er nicht darüber. Es war schon genug, dass er es fühlte, und nachdem er 3 Monate lang die Schmerzen und Leiden davon ausgehalten hatte, beschloss er, sich auf ein oder die andere Art herauszuhelfen. Eines Morgens lag er im Bette auf seinem Rücken, die Schmerzen und die Natur der Wunde an seinem Latzbeine gestatteten ihm keine andere Lage, als ihm der Gedanke einfiel, es würde ein Mittel zu seiner großen Erleichterung sein, wenn er einen großen Plan von den Befestigungswerken der Stadt und der Zitadelle Namur mit ihrer Umgebung kaufen könnte. Dieses ging ihm nach Wunsche und befreite ihn nicht nur von einer Menge mühseliger Erklärungen, sondern ward auch zuletzt die glückliche Veranlassung zu seinem Steckenpferde.